Die Grande Dame der neuen Musik nannte man sie einmal im Zuge ihrer CD-Aufnahme von Schönbergs Pirou Lunaire, die Sopranistin Edith Urbanczyk. Ihr ist das heutige Concerto Bavarese gewidmet. Sie wurde 1932 in Breslau geboren, wuchs in München auf und studierte dort zunächst Violine an der Staatlichen Hochschule für Musik. In Wien folgte dann ein Gesangsstudium bei keinem geringeren als dem weltberühmten Tenor Julius Patzak. Sie wurde als lyrischer Sopran in Bonn und Gießen engagiert, absolvierte Gastspiele in Bern, Aachen und Berlin, war seit 1968 Dozentin für Gesang am Richard-Strauss-Konservatorium der Stadt München und erhielt 1980 eine Professur an der Universität der Künste Berlin. Zunehmend spezialisierte sich Edith Urbanczyk auf den zeitgenössischen Liedgesang, überzeugte als Meisterin klarster Diktion, die schwierigste Intervalle mit absolutem Gehör und fundierter Technik beherrscht, wie es im Januar 1977 in der Augsburger Allgemeinen hieß. Sie sang viele Uraufführungen von Komponisten wie Hans Zender, Günter Bialas, Harald Genzmer, Wilhelm Kilmeier, Alfred Goodman, Herbert Baumann, Walter Steffens, Fritz Büchtger und Robert M. Helmschrott. 1975 verlieh ihr die Landeshauptstadt München den Förderpreis für interpretierende Kunst. Und immer wollte sie mit ihrem Engagement Brücken bauen, von der klassischen Musik zu zeitgenössischen Werken. Am 21. Juli dieses Jahres ist Edith Urbanczyk knapp 92-jährig gestorben. Wir hören sie jetzt zu Beginn zusammen mit dem Flötisten Jochen Gärtner und die beiden interpretieren Atmosphäre Ovatata 1 für Sopran und Flöte von Robert Maximilian Helmschrott. Thank you. Atmosfera Ovatata 1 für Sopran und Blockflöte von Robert M. Helmschrott. Wir hörten damit die Sopranistin Edith Urbanschik und den Flötisten Jochen Gärtner. Und der Sopranistin Edith Urbanschik ist unser heutiges Concerto Bavarese gewidmet. Als nächstes singt sie ein Lied von Fritz Büchtger, Abgesang nach einem Text von Marie-Louise Kaschnitz, am Klavier Else Stocke. Gesehen, ja, Hast du ihn gesehen? Ja, sagte der Bergmann, welchen Weg es ginge, fiel Frau übers Wasser trocknen Fußes, welchen Weg es ginge, irrte Berg hinüber leichten Atems, welchen Weg es ginge, Bergmann. In der Erde lag er still. Was war die Sopranistin Edith Urbanschik im Concerto Bavarese mit dem Abgesang von Fritz Büchtger. Sie musizierte zusammen mit der Pianistin Else Stocke. Als nächstes hören wir sie mit den Ariosi nach Texten von Torquato Tasso, von Hans-Werner Henze. Wir hören mit ihr die Geigerin Silvia Reichert und am Klavier Hilde Findeisen und Jürgen von Oppen. Thank you.

Ariosi nach Texten von Torquato Tasso für Sopran, Violine und Klavier zu vier Händen von Hans-Werner Henze. Das war ein Live-Mitschnitt vom Dezember 1975 aus dem Studio 2 des Münchner Funkhauses des Bayerischen Rundfunks mit der Geigerin Silvia Reichert und am Klavier Hilde Findeisen und Jürgen van Oppen. Gesungen hat die Sopranistin Edith Urbanczyk und sie steht heute im Mittelpunkt unseres Concerto Bavarese. Als nächstes hören wir sie mit den Kriegsstimmen für Frauen, für Sopran, Klavier, Violoncello und Schlagzeug von Gloria Coates. Am Klavier Karl-Hermann Marungovius, Violoncello Reinhold Johannes Bult und Schlagzeug Hermann Gschwendtner. Schmerz. verstummt in mir vor größerem und tiefem Leid. Ich flüstere nur, oh, halte Oh! Kriegsstimmen der Frauen für Sopran, Klavier, Violoncello und Schlagzeug von Gloria Coates mit Edith Urbanczyk Sopran, Karl-Hermann Mrongovius Klavier, Reinhold Johannes Buhl Violoncello und Hermann Gschwendtner Schlagzeug. Die Lieder vom Frieden von Herbert Baumann schließen sich an und die Sopranistin Edith Urbanczyk singt in Begleitung des Flötisten Andras Adorjan und des Pianisten Gernot Sieber. Französische Atombombe in der Südsee gezündet. Krieger für euch Vielleicht sind dann ein paar Kinder da. Und das wäre sehr viel. Wie unter euch in den Ruinen unserer neuen Häuser, der Häuser. Stangen und altem Gerät brennt der Rost, zerfällt der Brunnenstock. Manchmal kriechen die Kinder an den verbotenen Rand und spähen durch die Ritzen. Dort unten schläft der Frieden, sagen die Alten. Die Kinder prüfen Spruch, werfen Steine hinab und freuen sich über das Geräusch aus der Tiefe. Sie sagen, der Friede lacht. Manche behaupten, der Brunnen sei eine Gefahr. Ein Rauch aufgehört. Das Schlangenei lag im Geheimnis. Wir haben es ausgebrütet für den Tag X. Wir können die Stunde bestimmen und die Hinterlassenschaft. Asche. Vom Frieden, das waren die 7 Lieder nach zeitgenössischen Gedichten für hohe Stimme, Flöte und Klavier mit der Sopranistin Edith Urbanschik, dem Flötisten Andras Adorjan und dem Pianisten Gernot Sieber. Concerto Bavarese auf Bayern 2, heute mit der Sopranistin Edith Urbanschik. Und wir hören sie als nächstes mit der Kantate 1965 für Sopran, Oboe und Streichtrio nach spanischen Dichtern von Harald Genzmer. Im Ensemble Kurt Kalmus Oboe, Gerhard Seitz Violine, Jean Riber Viola und Bernhard Gmelin Violoncello. Thank you. dass du mich nie vergisst, mag ja wohl sein. Dass du mein Liebstes bist, weiß ich allein. Dass ich für dich nur bin, das glaube mir. Nirgends zieht es mich hin, als nur zu dir. Seit ich dich neu hab, fühl ich mich dein, dass ich mich ganz dir gab, weiß ich nur allein. So bin ich dir geschenkt für immer da. Wer von mir anders spricht, dir spricht nicht wahr. Wohl weißt du, dass ich schwur, mich dir zu weihn, dass ich mich ganz verlor, weiß ich allein. Ich will dich hegen und pflegen zu aller Zeit, dich lieben aller Morgen und in damit wir nichts vergessen. Oh! Die Sopranistin Edith Urbanschik, der Oboist Kurt Kalmus, Gerhard Zeitz Violine, Jean Rieber Viola und Bernhard Gmelin Violoncello mit der Kantate 1965 von Harald Genzmer. Ein Werk von Robert M. Helmschrott schließt sich an: Wann wird unsere Asche reden? Neben der Sopranistin Edith Urbanschik hören wir als Sprecherin Christiane Quante, den Flötisten Jochen Gärtner, Rainer Kuchelmeister, Kontrabass, Hermann Gschwendtner, Vibraphon und Perkussion und an der Orgel Karl Maurin. Warte, warte. Ooh. Die Antwort ist schon ergangen. Aber wer von uns hat sie vernommen? Wer unter uns Lebenden kann sagen, er habe sie gehört, wer sie gesehen? Wer von uns? Wir haben Chlor in den Augen und Sand in den Ohren. Und Ewigkeit wächst langsam in unserem Leib. Wann wird unsere Asche reden? Wann wird uns Asche reden von Robert M. Helmschrott? Mit der Sopranistin Edith Urbanschik, der Sprecherin Christiane Quante, Jochen Gärtner Flöte, Rainer Kuchelmeister Kontrabass, Hermann Gschwendtner Vibraphon und Perkussion und Karl Maurin an der Orgel.